Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit dem Martin. Ja, hallo. Die Folgennummer habe ich mir nicht gemerkt. Aber der Marcel weiß es bestimmt, weil er hat nämlich einen Zahlenfakt dazu. 396 ist die Folgennummer. Und da habe ich rausgesucht etwas Wunderschönes, nämlich 396 Hertz Musik. Mhm. Das scheint was Besonderes zu sein. So, aha, esotechnisch. Ah, okay. Das große deutsche Bachblütenportal schreibt über die Solfeggio-Frequenz 396 Hertz. Überhaupt gibt es ja auch so einen Esokram, der mit Tesla zu tun hat, der ja die Ziffern 3, 6 und 9 ganz toll fand. Hm. Und da findet man bestimmt auch so sein inneres Chu. Das ist quasi sowas wie die Brown Note, nur in gut. Also es gibt noch mehr Solfeggio-Favorites. Unterschiedlichste Sequenzen. Vielleicht werde ich da nochmal nachrecherchieren und tiefer einsteigen bei einer weiteren Folgennummer, zum Beispiel der 417. Aber momentan haben wir die 396, also immer noch nicht die 400 voll, und können loslegen mit einem Erratum, würde ich mal vorschlagen. Ja, ja. Wir hatten nämlich gerätselt in der letzten Folge, vor zwei Wochen, wie denn jetzt diese neue Xbox tatsächlich heißen wird, weil der Name ja nicht so intuitiv ist. Und wir haben das jetzt recherchiert. Ja, also mal generell vielleicht so ein Disclaimer vorangesetzt. Informationen, die sich auf Xbox beziehen, kommen entweder vom Dom und sind wahrscheinlich korrekt. Und Martin, du hast auch eine, oder? Oder nee, hattest mal eine? Nee. Du hattest, na, okay. Ich hatte eine 360. Oder sind wild spekuliert vom Hörensagen, denn ich habe noch nie eine Xbox besessen. Allerdings bemühe ich mich da ein bisschen reinzufinden und auch die News da ein bisschen sinnvoller wiederzugeben. Also die neue Xbox ist die Xbox Series X. Dass man das Series X weglässt, habe ich irgendwo aufgeschnappt im Internet, was irgendjemand spekuliert hat, war also, glaube ich, ziemlicher Bullshit. Ich habe den Wikipedia-Artikel dazu verlinkt, und falls man der deutschen Wikipedia da trauen darf, und bei solchen Themen ist es ja oft möglich, kann man da auch nachsehen, wie dich das war. Mhm. Hast du denn? Also ich muss ja sagen, ich habe dir den Floh ins Ohr gesetzt, weil ich habe das in irgendeinem Interview gehört. So, und das habe ich dir irgendwo ein paar Sommer gesagt, dass die wahrscheinlich sich nur noch Xbox nennen wird in Zukunft. Ich weiß jetzt aber auch nochmal, die Quelle dieses Interviews weiß ich nicht mehr. Es war eine, die eher zeitnah zu dem Announcement war. Aber im Moment habe ich auch alle bei allen Materialien gesehen, dass es Xbox Series X und nicht 10 übrigens. Ja, du hast mich mit 396 Herzfrequenzen manipuliert. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, im Übrigen, ob das denn jetzt X oder 10 ist. Aber auch das haben wir jetzt schon geklärt. Xbox Series X, zum Weihnachtsgeschäft vermutlich, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf der anderen Seite, da weiß ich wieder bloß bei der PlayStation Bescheid. Also Sony hat ja laut verkündet, dass auch dieses Jahr die E3 ausfallen wird für Sony, und gemunkelt wird, dass die PlayStation 5 schon im Februar revealed wird. Echt? Von der Xbox wissen wir auch schon das Aussehen. Ich denke, so richtig heiß wird die ganze Geschichte bei beiden Konsolen dann gegen Ende des Jahres. Ja, also die Xbox ist für Winter geplant. Das ist natürlich eine Xbox eigentlich und keine Xbox. Genau, Xbox. So. Xbox ist die Xbox Series X. Ja. Oder Xbox Serie X dann vielleicht. Der deutsche Markt wird auch nochmal interessant. Ja. Können wir nochmal ein neues Erratum nachschicken nächste Woche. Was ich noch kurz raussuchen wollte dazu, weil es interessant war, es gab vor kurzem eine Folge eines Podcasts, die ich jetzt raussuchen musste, wo der gute alte Bobo aus der Schublade redet, spricht nochmal, wie das denn bei der Xbox 360 war alles damals. Und das fand ich eigentlich ein sehr feines Ding. Ich suche das mal raus für euch. Ich weiß nicht, welcher von den alten weißen Spielemännern im Podcast das war. Nichtsdestotrotz, das war eine schöne Folge, und er arbeitet ja immer noch für Microsoft, deshalb hält er sich ab und zu mal zurück, aber er findet sehr offene Worte trotzdem so in dem Kontext, den er kann, wie das denn alles so war damals. Finde ich ganz nett. So, um mal die Xbox-Ecke hier. Es gab auf jeden Fall auch eine Special-Folge bei Stay Forever darüber, über die Xbox 360. Letztens, weiß nicht, ob er die Podcasts durchgetourt hat. Aber was mir aufgefallen ist, das Geniale an dem neuen Namen Xbox Series X ist ja, dass da drei X vorkommen, im Gegensatz zu Xbox 360, wo zwei X vorkommen, weil die Xbox Series X ist ja die vierte Xbox. Ja, das macht sehr viel Sinn. Aha, okay. Ja, die Namensfindung zu 360 war auch interessant auf alle Fälle, aber relativ schnell klar, weil sie irgendwie auf keinen... Dann hast du die gleiche Podcast-Folge gehört wie ich. Hm. Ja, dann war es eine Stay Forever wohl. Gut. Ja. Also die Triple Xbox kommt dann im, zu Weihnachten und wir fangen an mit den Nachrichten, die für einen näheren Zeitraum vermutlich eine Relevanz tragen. Namentlich das Release von The Longing. Ja, meine große Hoffnung ist, dass wir es abpassen werden, dass wenn The Longing, ein Spiel, was auf der Amaze letztes Jahr vorgestellt wurde, auch herauskommt, wir die 400. Folge erreichen, denn der Clou an dem Indie-Spiel The Longing ist, dass das Spiel 400 Tage dauert. Man ist in einem Dungeon eingesperrt und kann den exploren in einer sehr, sehr langsamen Bewegungsart und muss 400 Tage darauf warten. Ich glaube, dass der König aufwacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Spiel ist mittlerweile vorbestellbar, wird erscheinen am 5. März 2020 und ich habe mich sehr gefreut, dass eine Mac-Version auch angekündigt ist, denn als ich auf der Amaze mit den Entwicklern gesprochen hatte, war das noch nicht klar. Ja, weiß man schon, wie das läuft? Muss es denn 400 Tage lang offen sein? Ist es so ein Uptime-Game? Oder, nee, ich glaube, es ist eher so, ja, so wie diese Free-to-Play-Games, dass das Spiel weitergeht, während du nichts tust. Verstehe. Aber du musst natürlich... denke ich. Also wenn es klug und cool gemacht ist, dann wird da wohl auch zu bestimmten Zeitpunkten was passieren. Das Konzept gefällt mir jedenfalls sehr, sehr gut. Ich habe nicht die Grundlage dafür zu beurteilen, ob das Spiel gut ist. Wurde allerdings auch, wie schon genannt, für den IGF nominiert. Schön, schön, schön. Die nächste Nachricht auf unserer Agenda ist keine mit direktem Gegenwartsbezug, sondern eher eine mit direktem Vergangenheitsbezug. Es geht nämlich um ein Jubiläum, das Jubiläum des Macintosh, der wird nämlich 35 Jahre alt. Ja, und zwar genau heute zum Aufnahmedatum, das habe ich gedacht, nehmen wir es mal mit rein, es ist am 24. Januar. 84 gab es die große Macintosh-Präsentation, die ich ja nicht erlebt habe, in keinster Weise. Also ich habe nur vom Mac damals gehört, dass er so toll sein soll, aber nie aktiv wirklich erlebt, sondern so, dass das alles erst im Nachhinein gekommen und ich bin ja erst mit der Unix-Seite mit auf den Mac gekommen. Ja. Deswegen ist es hier so keine, gibt's ja keine persönliche Geschichte dazu. Aber ich meine, so 36 Jahre ist schon eine Ansage, oder? Puh, schon 35. Oder? 36. Nein, 36? Ja, dann habe ich. 36. Ich hab, meine App zeigt es mir so gut an, wenn ich das durchgestrichen habe. Dann kann ich mir. Das passt auch viel besser zur Folge. Ach, 36. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Was ich dann noch habe, ist ein nettes Accessory, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, mir gewünscht habe. Das ist so ein kleiner iMac aus Plastik, wo man einen Apple Watch Charger rein bastelt und dann hat man so eine so einen kleinen iMac als Nachtuhr, wenn man die Uhr da so dran hat. Das ist ganz schön süß. Habe ich jetzt so als Stand. Hält gut, kann ich empfehlen. Ist jetzt nicht, also kostet irgendwie 12 Euro oder so. Gibt's in Schwarz und Weiß. Ja, und finde ich süß, passt dann zu dem Thema. Und wenn man sich überlegt, wie viel mehr Pixel dieses Ding hat und mehr Farben, ist auch geil. Ja, ich habe auch vorher nochmal reingeguckt in die Originalpräsentation. Das ist auch definitiv was man sich nochmal angucken kann auf YouTube. Weil es ist irgendwie so süß, wie sie dann irgendwie diesen Macintosh revealen und halt irgendwie dann zu dieser, ist es glaube ich Vangelis? Ich weiß, nee, es ist Dingsbums of Paradise. Wie heißt das? Dieses epische Lied. Man kennt es. Conquest of Paradise. Und da läuft dann quasi so ein Demo ab, wo erstmal großflächig Macintosh scrollt, so ein Marquis. Und in Schwarz-Weiß natürlich alles. Und dann kommen halt diese klassischen Screenshots, die man kennt. Irgendwie dieses Mac-Paint-Bild mit der Geisha. und der ganze Kram. Und dann wird da so insanely great geschrieben in Handschrift von Jobs und alles. Ja, es waren lustige Zeiten. Und heute würde man darüber nicht mehr jubeln. Wahnsinn. Aber schön. Ja, nicht mehr jubeln ist auch ein guter Punkt für das nächste Thema. Es geht nämlich zu Ende mit manchen Dingen, persönlich wie auch beruflich. Wir fangen an mit Carcassonne. Der eine oder die andere hat es vielleicht auf Twitter schon gelesen. Die Coding Monkeys Version von Carcassonne wird zum März aus dem Verkauf genommen. Ja, ich habe mir gedacht, lass uns doch hier auch nochmal kurz ansprechen, weil hat ja viele überrascht, uns leider ja auch ein bisschen. Nichtsdestotrotz respektieren wir natürlich diese Entscheidung, können wir auch eh nicht anders. Ja, es wird die Carcassonne-Version von Coding Monkeys nicht mehr im Store geben zum Kaufen, aber sie wird natürlich weiterlaufen und wir werden versuchen, das noch ein bisschen länger auch zu maintainen, auch die Online-Spielerei. Was kommen wird, ist die 3D-Version von Asmodee, was ich so ein bisschen einen interessanten Zyklus finde, weil wir hatten ja damals das Glück, dass die Xbox-Version von von Carcassonne ausgelaufen hat und auch die hatte so einen 3D-Interface und wir selber sind ja eher gegen dieses 3D-Interface für dieses Spiel, weil es einfach nur unübersichtlicher wird und nicht wirklich ein Gewinn ist, unserer Meinung nach. Aber so ist es denn jetzt. Was denn der Fall ist, ist, wir machen noch einen Sale bis zu diesem Zeitpunkt, wo es aus dem Store raus ist. Danach wird es die App noch zum Laden geben für die Leute, die es schon gekauft haben. Ein bisschen umständlich, da gibt es ganz interessante iOS-Erfahrungen, über die wir hier auch noch sprechen könnten, wie das denn dann aussieht. Weil es gibt ja seit längerem so diese Art und Weise, dass du, wenn du ein Spiel oder eine App gekauft hast, aber die aktuellste Version nicht auf dem iOS läuft, du gerade noch auf dem Gerät hast, dann kannst du es trotzdem downloaden und zwar eine ältere Version. Du kannst es aber dann nicht kaufen, wenn es praktisch eine neuere Version gibt, sondern du kannst es nur runterladen über den Umweg, dass du in den Käufen danach suchst und dann da auf Download drückst. Also in deiner Kaufhistorie, um das mal klarer zu formulieren. Das ist so ein bisschen anstrengend, weil es halt im Store taucht praktisch da gar nicht auf und so wird es mit Carcassonne in Zukunft auch sein. Das heißt, das ist nicht weg. Die können noch spielen. Die Frage ist, ob es die Leute finden. Deshalb versuchen wir jetzt gerade mal so dieses anderthalb Monat, die wir noch hier am Start sind, das möglichst laut rauszublasen, dass es noch klar ist, dass die Leute das auch runterladen können. Das sind natürlich schon die ersten Fragen nach Refunds, weil, das Spiel geht nur noch bis 1. März. Dem ist nicht so. Also wir machen auf alle Fälle noch ein Jahr online und hoffentlich noch länger. Mal schauen, ob uns noch andere Ideen einfallen, wie wir das finanzieren, wenn es wirklich anstrengend wird. Und ja, es ist schon eine Dekade war das jetzt. Und eine App, eine Dekade supporten, ist schon auch irgendwie spannend, oder? Ja, also vor allem haben wir ja für iOS doch sehr lange irgendwie auch alte Versionen mit unterstützt. Das war natürlich ein wesentlicher Mehraufwand. So. Im Vergleich zu immer so X minus 1 oder 2, da sind wir ja noch wesentlich weiter runtergegangen. Ist auch interessant, so mein Vater hat lange Zeit auf dem ersten iPad, glaube ich, noch gespielt, so dass dann, solange das noch irgendwie ging. Ja. Und läuft halt auch noch, ist auch lustig. Gell? Ja. Also es ist ja sogar noch, also er kann ja da auch noch immer noch spielen potenziell mit, er kriegt halt nicht mehr die aktuellsten Updates, aber der Server kommuniziert ja nach wie vor mit allen Versionen. Genau, aber das ist natürlich inzwischen ein neues iPad, aber es war lange Zeit so. Spannend. Schon interessant, wie sich das verändert hat mit den Betriebssystemen, denn früher haben die eigentlich immer was abgeschnitten, wenn man eine App auf ein neues Betriebssystem hochgehoben hat. Und das, also die Zeit, die man so ein Apple-Gerät jetzt nutzen kann, ist gefühlt länger geworden, softwaretechnisch. Oder vertue ich mich da? Du meinst, weil sich nicht mehr so viel tut, so im Vergleich? Also man kann, glaube ich, auf relativ alten Geräten noch das neueste iOS drauf spielen. Ach so, das meinst du. Und damals war das schon immer eine sehr harte Frage, wie weit runter will man denn unterstützen? Weil man natürlich auch dann die Käufer abschneidet. Aber Ja, aber insgesamt natürlich so ein weinendes Auge auf dieses ganze Ding. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch stolz auf eine Dekade Codimonkeys Carcassonne. Ich habe da jetzt irgendwie auch gerade nochmal alte Dokumente irgendwie durchgeguckt und so, und da wird man schon sehr nostalgisch. Ja. Jo, vor allem viele Apps leben gar nicht so lang. Wenn man sich das bei den App Store anguckt. Also da ist es natürlich auch problematisch, dass mit den iOS-Versionen immer Schritt zu halten natürlich auch viel, viel Aufwand ist. Das Ganze auf allen Devices in der Zukunft laufen zu lassen. Wenn man sich mal denkt, als Carcassonne designt wurde, war die Größe des Bildschirms bekannt. Und zwar auf die Pixel genau. Ja, die Auflösung. Und die Auflösung des Bildschirms war bekannt aufs Pixel genau. Das sind Sachen, die heute gar nicht mehr gegeben sind. Also du designst ein Spiel, was sich dann wie so ein Tier in der Evolution weiterentwickeln muss von Version zu Version. Naja, und das ist ja auch nur, also die iPad-Version kam ja dann quasi, also das iPad kam raus, während wir noch das Spiel entwickelt haben. Und insofern. Ja, und wenn man dann auch so überlegt, wir haben ja quasi dann, es gab noch kein Game Center, wir haben diese ganze Online-Infrastruktur selbst geschrieben, haben Game Center überlebt, mehr oder weniger. ja, das ist schon lustig. Es ist aber auf jeden Fall auch eine große Zäsur. Und diese große Zäsur, die nutzen wir auch für andere Veränderungen. Ich sagte die ganze Zeit mehr oder weniger, das ist irgendwie schwierig. Ich habe ja die Codimonkeys-Fahne hochgehalten, so ein bisschen als Dom zu Apple gegangen ist und auch seit Dom zu Apple gegangen ist. Und für mich war es aber jetzt so der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich möchte jetzt doch lieber noch was anderes machen. Habe jetzt einen neuen Job und Dom hat meinen alten. Genau, ich habe deinen alten und meinen alten und jetzt das Personalunion und mehr oder weniger so, ja, Galionsfigur. Mal schauen, wie es denn so ist. Marcel macht auch noch weiter mit. Nach wie vor ein bisschen lose dran, aber vielleicht wird es ja auch mehr, je nachdem, wie die Zukunft der Spiele aussehen. Ich habe gehört, der Marcel hat angekündigt, 2 Spiele werden dieses Jahr veröffentlicht. Mit Klopfen auf Holz. Toi, toi, toi. Wir nehmen das ernst. Also wir hoffen, dass wir damit was packen. Also du hast es zwar als Hoffnung formuliert, Marcel, aber ich führe das dann weiter als Peitsche und Forderung. So läuft es dann nämlich. So, und ja, genau, so sieht es aus. Und als erste Geschichte habe ich mal die Webseite refreshed. War dringend nötig, ja. Ich hoffe, euch gefällt es. Mir gefällt es sehr gut. Daga ist da mit dem Design dahergekommen. Freut mich sehr. So als Bootstrap, wir haben auch so ein kleines Update für Lost Cities noch rausgehauen. Ja. Für die Voice-Over-Geschichte, die uns ja leider iOS 13 kaputt gemacht hat. Ganz absurde Geschichte. Auch der Fix ist sehr absurd, aber mein Gott, so ist es halt. Da bin ich auch kurz mal in diese App-Store-Geschichte geraten, weil da wollte ich nämlich kurz nur ein iOS 13 Update machen. Weil ich mir gedacht habe, ist ja egal, die anderen können sie runterladen und auf 12 funktioniert super und dann hat man eine Testumgebung, die man sicher testen kann, weil es immer so ein bisschen schwierig ist, bei dieser Menge an Geräten überhaupt sicherzustellen, dass jetzt nicht was in den unteren Versionen kaputt geht, wenn man die neuen Sachen anpasst. Und deshalb wollte ich eigentlich nur eine iOS 13 Geschichte machen, aber dann taucht es, wie gesagt, auf iOS 12 gar nicht im Store auf. Und absurderweise ist das genau in der Weihnachtsfolge von Under the Radar erwähnt worden, weil Marco hat denselben Fehler mit Overcast gemacht. Dann hätte ich es jetzt nicht so über meine eigene Twitter-Bubble nochmal rausfinden müssen. Das Schöne war aber, man konnte relativ schnell 12 wieder aktivieren. Das war wirklich nur, ich wollte es nicht auf 12 testen komplett. Und dann ging es auch so, dass die Leute es auch wieder kaufen können. Und jetzt haben wir eine Version, die jetzt auf 12 und 13 läuft. Und mal schauen, ob man da noch mehr hinterher steckt. Auf alle Fälle ist jetzt auch wieder das iPhone X Max auch ordentlich. Sehr gut. Halt in der Sandbox, aber ordentlich am Funktionieren nach wie vor und ob wir da noch mehr machen oder nicht. Werden wir sehen, funktioniert auf alle Fälle alles so weit, wie es soll. Das ist schon mal ganz schön. Und was die Zukunft bringen wird, werden wir hier auch, denke ich, weiter erwähnen. Martin, willst du sagen, wohin es dich verschlagen hat? Weil ja, du gerne, hast gerne, vor Kollegen gesprochen beim letzten Mal. Stimmt. Im Podcast. Das war dann wahrscheinlich auch ein bisschen verwirrend, für die es noch nicht verfolgt haben. Ich glaube, so genau hört keiner zu. Uns hört auch eh keiner zu. Ja, das kommt dazu. Nein, meine Kollegen hören zu teilweise. Schönen Gruß an Etienne an der Stelle. Ich arbeite bei Evenly seit Dezember und mache da gerade die Arte-App für tvOS. Da arbeiten wir gerade an einem großen Release, das alles neu und schöner macht und irgendwie alten TVML-Code deprecated und nativ neu schreibt. Und das macht sehr viel Spaß. Und ich stecke da gerade voll drin. That's odd. That's odd. Warum ist das odd? Dass du jetzt bei Evenly arbeitest. Ach so. Ach, Marcel. Der Wortwitz hat ein bisschen gedauert. Genau. Ja. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall bringt sie was. Ja. Das ist eine Überleitung zu der DualShock-Rücktaste, oder? Eine wunderschöne Überleitung zur DualShock-Rücktaste. Und zwar, ich hatte es schon im Internet gelesen, allerdings wurde ich auf Twitter auch nochmal von geekzone.de darauf hingewiesen. Es gibt im Februar einen neuen PlayStation-Controller, den man an den alten Controller ranpappt. Ja, und, das funktioniert über den Chint-Stecker, oder? Also über den Audio-Port sozusagen. Oh Gott, ich hoffe, das schleift den durch, weil den benutze ich ganz oft, den Audio-Port. Ja, also der wird noch durchgeschleift nach vorne, das ist das eine an der Stelle. Und es ist ja dann noch nebendran so eine Kontaktleiste, also ein Special Extension-Port auch noch da vorne, der nicht groß benutzt wird von irgendwas, glaube ich. Also den ich nur immer wieder entdecke, wenn ich was... wenn ich aus Versehen auf der Stelle das USB-Kabel einstecke. Weil das muss man hinten einstecken zum Laden. Und was man da dann macht, ist, man hat neben R- und L-Tasten, also R1, R2, L1, L2, darunter dann nochmal zwei Tasten. Genau, die kann man frei belegen, wahrscheinlich softwaretechnisch. Genau, die kann man frei belegen. Und vermutet, gemunkelt, gerüchtet wird, dass diese seltsame Erweiterung stattfindet, weil der nächste Controller das schon eingebaut hat. Ha. Mal sehen. Ja. Ach so, der PlayStation-5-Controller. Mir wurde empfohlen, meine L3, R3-Gripes damit zu heilen. Allerdings verstehe ich nicht ganz, wie man am besten diese Funktionalität mit einer ganz anderen Taste dann abbildet. Weil du hast ja eigentlich, ja, obwohl, das müsste schon gehen sogar. Ja, vielleicht. Ja, du müsstest halt ausschalten können. Ich glaube, du kannst das nicht ausschalten, dass der Klick auf dem Stick auch funktioniert. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, absurd ist auch, wie man dieses Teil konfiguriert. Da habe ich nämlich ein Video gesehen und ich hoffe, dass das jetzt keine Quatschinformation ist und das ein Fake-Video war. Denn du hast da einen Mini-Bildschirm drin in diesem Controller, wo du die Tastenbelegung einstellen kannst. Was, echt? Ist das schräg? Ja, da ist unten in dem Kreis ist ein Mini-Bildschirm. Also einen, den du selber sogar während des Spiels dann nicht siehst. Uff. Also ich dachte, es gibt da irgendwie PlayStation-Software für und also so wie für die Kopfhörer zum Beispiel. Es gibt ja diese PlayStation-Kopfhörer und da kann man halt verschiedene Audio-Equalizer-Settings drauf spielen über die PlayStation selbst. Da gibt es irgendwie so eine Anwendung. Und wundert mich ein bisschen, dass sie das nicht über eine Anwendung gemacht haben. Tja, das ist ein Button und ein Display da unten. Ja, gemarketet wird das Ganze an Power Gamer, die irgendwie bei Fortnite irgendwelche Buttons da unten noch hinlegen sollen, die sie dann besser machen. Aber vielleicht auch für Marcel und seine R3-Probleme. Ja, eigentlich, dass das ein Feature vom nächsten DualShock wird. Der Trippelschock heißt. Der Trippelschock. Ach Gott. Nein, also Pentupelschock. Der Pentupelschock, genau. Ja. Na, kommen wir an der Stelle, bevor wir noch schlimmere Wortwitze machen, zum nächsten Thema. Es geht um Google und Google hat ja vor, es ist jetzt 3 Tage her, glaube ich, das ist noch nicht lange her auf jeden Fall, ein Update für die Suche sozusagen oder das Aussehen der Suche rausgerollt. Und es ist jetzt so, dass erstens gefühlt viel mehr Ads angezeigt werden. Und zweitens diese Ads nicht mehr so schön optisch getrennt sind vom Rest, sondern sehr, sehr nahe an Suchergebnissen liegen. Sie unterscheiden sich im Prinzip nur noch darin, dass das Pfaff-Icon Ad sagt. Ich warte drauf, dass die erste Webseite ihr Pfaff-Icon in Ad umbenennt, nur aus Spaß. Aber wir sind kritisch. Ja, mir ist es aufgefallen, als ich wirklich, ich habe nach was gesucht und ungelogen auf meinem großen iMac war das erste Nicht-Ad-Ergebnis nicht mehr auf dem Bildschirm. Also es war praktisch so, die Google-Box, die ja so eine Google-eigene, ich erkläre die Suche schon mal, Geschichte, die war ganz unten, aber so wirkliches Suchergebnis war keins mehr auf dem Bildschirm, aber irgendwie 6 Ads obendran. Und ich habe mir gedacht, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich gehe jetzt auf DuckDuckGo. Habe ich dann auch gemacht wieder, also auf dem Mac auch. Ich habe es eh schon auf dem iPhone und gehe halt auf Google, wenn ich denn muss, wenn ich was nicht finde, woanders. Aber ich finde es schon auch sehr, sehr krass. Ja. Also ich versuche ja auch immer alle 2-3 Monate versuche ich DuckDuckGo. Und das halte ich dann immer so 1-2 Wochen durch und dann habe ich halt irgendwie so oft den Fall gehabt, dass ich irgendwas Anführungszeichen gegoogelt habe und irgendwie halt bei den Top-Ergebnissen jetzt nicht schlau ein gutes Ergebnis dabei war, dass ich wieder zurückswitche. Deswegen ist meine Vorgehensweise einfach Adblocker zu installieren jetzt. Okay. Und die andere Geschichte, die ich auch nicht blicke, ist, sie haben ja insgesamt das Design so verändert, dass da immer das Pfaff-Icon ist an der Stelle, das ist auch relativ neu. Und sie haben halt ungelogen auf dem Mac halt irgendwie einen nicht mal ein 2x-Pfaff-Icon an der Stelle. Das sieht aus wie eine Webseite von vor 10 Jahren oder was. Also ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe und warum das keiner hier optimiert hat. Das ist gefühlt so ein bisschen Yahoo Directory, so vom Style. Also das verstehe ich so überhaupt nicht. Das macht mich total fertig. Schon unabhängig von dem ganzen Rest ist es, da kann man doch, es gibt ja inzwischen SVG-Pfaff-Icons bei den Leuten auch so, wenn man will. Da muss man nicht die 16x16-Variante nehmen, weil so viel Bandbreiten kostet bei Google. Ich verstehe es nicht. Na gut, das ist schon ein kleinster gemeinsamer Nenner. Weil was machst du, wenn so ein Suchergebnis halt irgendwie 3 Webseiten hat, die halt gerade mal 16x16 haben und der Rest halt irgendwie 64 auf 64, ja, dann kannst du ja irgendwie auch kein Analytics. Gut, du kannst die 16 auf 16 hochskalieren, aber sieht auch. Die Ad ist scharf, ne? Ja, vielleicht ist das. Wollte ich nur mal sagen. Das ist die Priorität, ja. Also, was mir bei den Bildern aufgefallen ist, ist diese Seuche, dass da, dass alles vereistockt ist. Also die ersten 40 Ergebnisse bei den meisten Bildern, also wenn du nach so normalem Kram suchst, sind nur noch iStock und die diversen anderen Stockfotoagenturen. Okay. Das ärgert mich auch ziemlich. Habe ich jetzt so noch nicht erlebt, aber ich suche auch immer sehr spezielle Dinge. Na gut, wenn du jetzt nach Harry Potter suchst, dann kommen da, also die andere Variante, dass halt Newsartikel kommen mit Fotos zu einem bestimmten Thema, Also ich verwende Google Images im Wesentlichen dafür, um unsere Chapter-Images zu recherchieren. Und das klappt noch ganz gut, aber das sind halt dann auch immer so spezifische Sachen, wie zum Beispiel Untitled Goose Game. Und dann findet man da schon was. Eine Überleitung, ich habe sie gehört. Ich habe es aufgeschrieben und zwar, was ganz nett ist, ein YouTube-Video von einem Painting zu Untitled Goose Game. Hat jemand ein Painting gemacht, das auch dann versteigert wurde, so ein bisschen mit, wie heißt es denn, Pointillism, wie heißt es auf Deutsch, Punkt, bla bla bla. Das ist Pointillismus tatsächlich, ja. Pointillismus heißt es auch so im Deutschen. Ich glaube schon. Und das ist ein schönes Timelapse-Video davon auf YouTube. Und da wollte ich nochmal darauf hinweisen für alle Leute, die Safari benutzen auf dem Mac und auch ansonsten nur iOS-Geräte. YouTube hat ja für vieles inzwischen mehr als 1080p Videos und auch mehr als 30 Frames pro Sekunde. Und nicht alle dieser Videos kann man denn auf dem Mac unter Safari denn angucken, was es echt nervig macht. Und auf iOS schon gar nicht, auch nicht in der App selber. Also 1080p geht. Auf iOS kriegt man, glaube ich, nur 30 Frames immer. Auf dem Mac kriegt man noch die 60 Frames. Zur Not bei 1080 auch, aber es gibt da inzwischen 8K 60p Output, den dann natürlich auch je nach Rechner nur den Hochkaräter kann, also da geht selbst der iMac Pro hier ein bisschen in die Knie, wenn man den anguckt. Aber um das genießen zu können, muss man halt nicht Safari benutzen, weil das ist alles WebM und Safari hat sich mal gegen WebM entschieden. Auf iOS kann man WebM wohl auch nicht ordentlich abspielen, also, weil es keine Hardwarebeschleunigung gibt. Konkret geht es um VP6. Um VP6 da drin, als Videocodec. Und es gibt aber Abhilfe. Und ich habe das mal genutzt, um mal wieder so, okay, ich mache einen Browser jetzt für speziell nur für YouTube auf, dann ist der auch da eingeloggt, dann passt es dann auch. Und da habe ich mir jetzt, ich mir selber mal den Brave geholt, aber es geht auch Chrome, Edge, Firefox, geht alles, nur Safari eben nicht. Was ist denn Brave gleich wieder? Brave ist ein Privacy-Marketing-Browser. Ist das dieser Firefox-Fork? Brave.com. Ich weiß gerade nicht, was die Engine ist. Vielleicht ist es Firefox. Nein, es gibt aber auch so den Firefox irgendwas, der Privacy-optimiert ist. Aber ich glaube, das gibt es nur für iOS oder so. Da gab es auch irgendwas. Aber ich hab schon Brave gibt es auch für iOS, aber da hilft das alles nicht. Auf iOS helfen die Browser auch nichts, weil dann wird der Codec einfach nicht abgespielt. Yep. Auch. Ich weiß nicht, auf welche Engine der basiert. Unter Brave.com ist es zu finden und ist an sich halt so, wenn man will, automatisch schon mit Adblocker und Zeug und ist relativ out of the box, vielleicht auch ein ganz interessanter Browser. Überraschend, weil sie diese Domain bekommen haben. Gell? Ja. Haben sie wahrscheinlich viel Geld ausgegeben. Also ich nehme den jetzt gleich suspekt. Ja, aber man könnte, wie gesagt, ihr könnt Firefox benutzen oder was auch immer. Hauptsache nicht Safari und dann kann man dann auch die schönen 4K-Content sehen. Was ich echt scheiße finde, dass mir das jetzt erst aufgefallen ist, weil natürlich die Mac Pro-Unboxing-Geschichten waren alle eigentlich viel hochaufgelöster, als ich es mir angeguckt habe. Und da ist mir noch nicht aufgefallen. Und ich merkte, also so gerade so ein 8K-Video auf dem Ding ist schon geil mit HDR. Also da gibt es auch so Demo-Videos, die machen dann schon auch echt Spaß. Tja. Ich möchte in diesem Zusammenhang trotzdem nochmal eine Gedenkminute einlegen, denn noch 2006 war YouTube ja komplett Flash. Und wir haben es dem iPhone zu verdanken, dass überhaupt der Codec da geändert wurde. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, so dass in dem ersten iPhone ja dann so die Ansage war, ja, und wir haben schon ganz viele Videos konvertiert. Ja. Stimmt, die sind noch hinterhergekommen dann so mit dem MP4-Conversion. Ja. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was denn da passiert, oder? Weil VP6 wird ja durch YouTube hier ordentlich gepusht an der Stelle für die hohen Auflösungen, klar. Apple selber mit dem eigenen Content hat das Ganze unter H265 am Start. Sozusagen HEVC. HEVC, ja. Was steht HEVC gleich wieder? High Efficiency Video Codec. Genau. Auch, okay. Auch so eine Abkürzung, die skaliert. Ja, sehr gut. Anscheinend langt die Marktmacht von Apple nicht mehr, um da bei YouTube genug Druck zu erzeugen, dass die hochauflösenden Videos da auch laufen. So, ist interessant, finde ich, so eine Dynamik. Also die Frage ist, entweder langt die Marktmacht nicht oder the people just don't care. Also ich weiß nicht, wie groß die Gruppe der Leute ist, die tatsächlich merkt, dass da ein 4K-Video läuft statt einem 1080p-Video. Das ist sehr spannend, weil wenn man die App selber nicht mal einmal umstellt auf nimm mal volle Auflösung, dann kommt die sogar mit 27p daher auf iOS. So. Default ist 27p, nicht mal 1080, was für mich auf dem iPad schon schlimm aussieht, aber anscheinend bei vielen Leuten egal ist. Und dann fällt mir noch Syracuse ein, der sagt, okay, seine Kinder schauen YouTube sogar, ohne dass sie es groß machen. Auf dem iPad, also ja. mit den Kommentaren und den Vorschlägen an der Seite, mit noch weniger Videocontent. Naja, vielleicht ist es einfach eine Generationsfrage. Tja. Und die Generation, die 4K zu schätzen weiß, kommt auch langsam ins Alter, wo sie 4K dann gar nicht mehr richtig sehen kann. Aber lassen wir das und kommen zu unserer seltenen, aber durchaus immer gern gesehenen Kategorie Tipps. Wir fangen an mit einem Tipp, wie man Absprachen umschaltet. Ja, ich wollte das nochmal in Erinnerung rufen, dass das geht mit iOS 13. Und zwar kann man einfach in die Settings gehen und in die App, die man umschalten möchte. Und da ist jetzt der neue Punkt bevorzugte Sprache dabei. Und da kann man dann eine andere Sprache auswählen. Es gibt vorgeschlagene Sprachen. Ich nehme an, die werden, das ist so eine Quersumme zwischen dem, was die App kann und dem, was man selber so auf dem Telefon eingestellt hat. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ja. Was interessant ist, dieses Feature, wenn ihr das hier noch nicht erwähnt habt, der gute Herr Hessmann, der auch mal in der Podcast-Runde mit dabei war, nicht bei Fanboys, aber vorher, der ist dann gescheitert, das einzustellen, hat gedacht, so, das ist jetzt in iOS 13 nicht mit drin gewesen, weil, damit das Feature überhaupt funktioniert, muss man mehr als eine Tastatursprache eingestellt haben auf dem Gerät. Dann sind es doch wieder Gerät, die Tastatursprachen. Ja. Und, ja, da wird viel drüber gemacht. Das war auch damals, als One Button Travel von uns veröffentlicht wurde, ein Bug, dass wenn du keine englische Tastatur auf deinem Gerät freigeschaltet hattest, die App abgestürzt ist. Weil die dann gedacht hat, dass die Sprache gibt's nicht. Es gibt Englisch nicht. Was und wenn du Deutsch auch nicht hattest, dann konnte es keine Sprache finden. Und dann ist die App abgeschmiert. Also sehr schöne Bugs darum. Seltsamer Heuristrick. Ja, der nächste Titel auf unserer Agenda ist sehr kryptisch, USB. Ja, und zwar, also es war wirklich die Woche der Tipps. USB, ich wurde auf Twitter hingewiesen darauf. Was es das gibt, oder? Nein, dass es einen Trick, also Trick in Anführungszeichen, gibt, warum man USB einstecken muss. Und ja, aber das ist doch nicht neu. Ja, ich wusste es aber nicht. Okay. Deswegen sage ich das hier. Tipps. Okay, okay, okay. Bei Tipps sollte man immer davon ausgehen, dass die Menschen es nicht wissen. Das ist korrekt, ja. Das stimmt. Und danach hat dann Aga zu mir gesagt, wieso? Das steht doch drauf. Und zwar, ja, bei Apple-Kabeln zumindest ist oben ein USB-Symbol. Ja, aber ich glaube, du musst den Tipp jetzt erstmal sagen, damit die Leute auch den Kontext haben. Na gut, also das ist Tipp 1, der kommt von Aga. Und der Tipp 2 ist, da wo die Löcher im USB-Stick durchscheinend sind, ist oben. Und so kann man es eigentlich immer anstecken. Genau. Also wo man reingucken kann, das ist quasi Geräteseite oben. Und bei vertikalen USB-Anschlüssen ist es auf der näher, also ist es quasi zur näher liegenden Seite. Also wenn du einen vertikalen Anschluss hast, ja, dann hast du ja vom Gerät her eine Seite, die näher an dem USB-Anschluss ist und eine, die weiter weg ist von dem USB-Anschluss. Ja. Ja. Und die Löcher müssen zu der Seite zeigen, die näher am USB-Anschluss ist. Hä? Wenn ich jetzt mein iMac habe, da habe ich hinten senkrechte. Genau, also du weißt, auf der rechten Seite beim iMac hast du USB-Dingsies. Genau. Genau. Deswegen müssen die Löcher auch nach rechts zeigen. Ah ja, okay. Also zeigen sie vom Gerät weg oder zum Gerät hin? Sie zeigen weg von der Gerätemitte. Ja, genau. Echt? Das ist so der, okay, muss ich mal aufpassen. Der Mac Mini ist da die Hölle natürlich. Das ist zumindest die Spezifikation. Der Mac Mini hat es auch seitlich. Und mal gucken, ob es da stimmt, weiß ich nicht. Ich habe so viel eingesteckt, kann ich nicht gucken. Moment, gerade. Martin. Interessant, was der Martin alles weiß. Das ist die Spezifikation. Und die Spezifikation gilt seit 20 Jahren. Ja, gefühlt. 15. Und du hast es mir noch nicht die Spezifikation vorgelesen in der ganzen Zeit. Also der Mac Mini hat es nicht so. Der Mac Mini hat es dummerweise genau andersrum. Okay. Da muss man die, da sind nämlich die USB- die vier USB-Ports sind senkrecht hinten und eigentlich auf der linken Seite des Gerätes, aber man muss sie so einstecken, dass die Aufschrift und die offenen Löcher in die Gerätemitte zeigen. Hm. Also anders wie der iMac. Okay, das ist dann ungünstig. Aber nach rechts praktisch. Vielleicht haben sie diese Geschichte, dass sie nach rechts, also, naja, egal. Ich dachte, vielleicht habe ich auch den Standard falsch im Kopf, keine Ahnung. Ja. Aber ja. Vielleicht zeigen sie auch immer nach rechts. Wir sind für beim Laptop nach oben, da wo Luft herkommt. Da genau, also das ist im Zweifel das Einfache, was man sich, was im Regelfall stimmt, ist Löcher nach oben. Das ist immer gut. Oder dass man halt das Symbol sehen kann. Genau. Okay, USB. Genau, das war USB. Dann Dropbox. Ja. Marcel hat diese Woche sehr ausführliche Titel in die Agenda geschrieben. USB, Dropbox. Dropbox is a sham. Okay, wir haben einen professionellen Dropbox-Account und da gibt es die Möglichkeit, Dateien anzuzeigen, ohne sie auf dem Rechner zu haben. Ja. Und dachte mir, super cool, da kann ich 8 Milliarden Dateien mir anzeigen, ohne sie auf dem Rechner zu haben, aber sie nehmen keinen Platz weg und alles ist super. Mhm. Nein. Die Dropbox gibt einfach ab einer gewissen Zahl komplett auf und macht den Rechner langsam und heiß. Und nachdem die Dropbox sich mal wieder komplett verabschiedet hat von meinem Rechner, habe ich jetzt den Radikalweg gewählt und tatsächlich momentan share ich nur einen einzigen Ordner auf meinen Rechner und plötzlich läuft er. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass dieses tolle Feature halt nur ein tolles Feature ist, wenn man 5 Dateien besitzt. Also so ein typisches, ich würde sagen, eigentlich ist es ein Apple-Feature. Es funktioniert super im Testfall, der halt nicht realen Bedingungen entspricht. Man möchte aber nochmal bemerken, dass es natürlich Marcells Anwendungsfall auf der anderen extremen Seite dieser Medaille ist. Also da sind Git-Repos mit temporären Bildverzeichnissen auch mit dabei. Mhm. Also, ja, und so. Das ist halt nicht wahr, Dom, weil das war der schlimmste Fall. Ich habe aber in der Zwischenzeit dieses Git-Repo schon entfernt gehabt aus der Dropbox. Das heißt, die Dropbox hat eigentlich nichts gemacht. Die Dateien lagen da einfach bloß rum. Also außer E-Mail vielleicht. E-Mail war nicht geshared. Also die lagen da einfach bloß rum. Dropbox schafft es halt trotzdem nicht, die zu verwalten. Mhm. Also es lohnt sich dann doch, möglichst runter zu reduzieren, weil ich meine, Dropbox selber, das muss man ihnen zugutehalten, geben eine Warnung an, nicht über 500.000 Dateien zu synken. Ich dachte halt, dass dieses Feature dafür da ist. Und ja, das ist halt ein bisschen schade. Mir wird's ja sogar reichen, wenn einfach bloß das Verzeichnis auf meinem Mac abgebildet wird, wenn ich draufklicke. Also der in dem Augenblick dann das Verzeichnis lädt. Denn was halt nervig ist, diese ganzen Sachen über das Web anzusehen und zu sortieren. Ja, das wäre an sich halt auch mal schön, so ein Dropbox-Nachfolgedienst, der genau das macht, was Dropbox am Anfang gemacht hat, nämlich einfach nur ein dummer Verzeichnis-Synker zu sein, der möglichst im Hintergrund und automatisch funktioniert. So, weil Dropbox hat halt mal gut genug funktioniert und inzwischen degradiert es in den Business-Lösungen. Und ja, falls jemand einen guten Nachfolger für Dropbox hat, wir haben die Ohren offen. Bisher habe ich noch keinen wirklich machen wollen. Ich bin kurz davor, was Eigenes zu installieren, irgendwie was selbst gehostet ist. Ja, also da habe ich irgendwie, wie hieß das gleich wieder, diese Open-Source-Lösung. Jetzt muss ich in meiner Files-App gucken, wie die heißt. OwnCloud, genau. Habe ich ja laufen, bin aber davon jetzt auch nicht positiv überrascht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also ich finde halt, das Problem bei der Geschichte ist, Dropbox, das haben Leute und es ist so, ist halt vorhanden. Und deshalb kann man damit gut arbeiten, weil zur Not kann man Leute einladen und es funktioniert und es passt, aber das hat man eigentlich mit allen anderen Diensten dann nicht mehr. Deswegen ist die Frage so, okay, was machen Leute, die nicht diese App haben, wie schnell kriegt man die am Start und wie wenig Aufwand ist es, weil Ja, da hilft auch iCloud nichts an der Stelle, wenn man irgendwie mit Nicht-Mac-Menschen aber an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte verhindert, dass Apple euren Desktop-Folder auch in die iCloud synkt. Das klingt nicht nach einer guten Idee. Und Desktop und Documents, glaube ich, sind so zwei, die eigentlich bei jedem Neuinstallation und Upgrade von iOS, von macOS nochmal gefragt werden, ob er die auch in die iCloud synken soll. Und ich würde nach wie vor massiv davon abraten, meine Damen und Herren. Das kann nur zu Situationen führen, die die Performance degradieren oder die Files löschen. Insgesamt muss ich aber sagen, dieses Smart-Synken beim iCloud Drive funktioniert in meinem Fall besser als Dropbox tatsächlich. Also so, dass halt Files mal da sind oder nicht, je nachdem, ob man sie braucht oder nicht. Sie haben natürlich aber auch so die besten Karten dafür, oder? Klar. Also ich hatte da massive Probleme mit dem iPad und Procreate. Ich habe Sachen in meine iCloud reingeworfen, auf dem auf dem Desktop und die sind einfach niemals auf dem iPad aufgetaucht. Hm. Waren aber in der iCloud. Nun ja, nun denn. Kommen wir zum nächsten Tipp. Und zwar geht es da einen Tipp von mir. Ich hatte nämlich den Fall aus Gründen, ich habe mir nämlich die Geschäfts-E-Mails auf meinen privaten Account auch gemirrored, sprich die letzten 15 Jahre Kodimonkeys. Und hatte da 1,7 Millionen Geschäfts-E-Mails, die meinen ganzen privaten Gmail-Account verstopft haben. Zusätzlich zu denen, wo sie eben nochmal lagen, nämlich im Geschäftsaccount, wo man auch einfach schön Takeout machen kann und die runterladen kann und dann hat man sie. Aber sie waren in meinem privaten Account, ich wollte sie löschen. Und es ist nicht trivial, 1,7 Millionen Gmails zu löschen. Man sollte denken, ja, da geht man halt auf dieses Label, wo 1,7 Millionen daneben steht und dann macht man dieses Häkchen bei Selektier mal irgendwie alles und dann drückt man auf Trash und dann funktioniert das. Aber nein, nach spätestens 500 bis 1000 E-Mails timet diese Funktion einfach sang- und klanglos aus. Ja, und wer jetzt irgendwie mal kurz 1,7 Millionen durch 500 teilt, der merkt, das ist keine Lösung. Was ich dann gemacht habe, nachdem ich diverse andere Dinge probiert habe, wie unter anderem in Mail-App auf dem Mac irgendwie das Konto aufzumachen und da Delete zu drücken, was genau auch nichts geholfen hat, weil erstens Mail-App nicht mal alle 1,7 Millionen E-Mails runterlädt, Anführungszeichen, also nicht mal die Indexe holt. Und selbst die Indexe, die du holst, wenn du dann Delete drückst, dann bleibt Mail-App einfach gnadenlos hängen irgendwann. Was ich dann gemacht habe, ist mir ein Python-Skript zu schreiben, das über die IMAP-Schnittstelle ganz stupide Anfragen stellt und in den Trash verschiebt und dann Xpurge aufruft. Und das hat dann tatsächlich auch geholfen. Krass, echt, das Web-Interface fehlt da so radikal. Absolut, ja. Also, obwohl es diese komische Asynchronität auch hat, dass es dir dann sagt, ja, ich mach da gerade Dinge, ich zeig dir das, da passiert schon irgendwas, hab Vertrauen, das dauert jetzt ein bisschen. Weil ich habe sowas Ähnliches mal mit einer geringeren Menge gemacht und da hat es so semi funktioniert. Ich habe das die Nacht lang laufen lassen, das passierte genau nichts. Cool. Ja. Also was da bei mir geholfen hat, war ein Tipp, den mir Martin und Dom vor 12 Jahren gegeben haben in einem anderen Podcast und das war, benutze nicht Gmail. Klingt vernünftig. Die lesen deine Daten, hieß es da. Ja, ja, ja. Tja. Ja. Nun ja, lesen ist eine gute Daten lesen und so. Es geht um Apple Music Liedtexte im letzten Tipp dieser Woche. Ja, Apple Music hat ja schon seit längerem Liedtexte, aber offensichtlich auch wieder so ein iOS 13 Feature. Das Neue ist, dass sie die in einem Karaoke-Style haben, sodass du den Liedtext zur aktuellen Musikstelle angezeigt kriegen kannst. Das ist das kleine Symbol unten links. Also nachdem du erstmal das Lied groß gemacht hast, bei dem nicht sichtbaren Swipe-Button. Unten links, das ist, sind so zwei Apostrophe, die man da anklicken kann. Und dann wird dir der Liedtext live gezeigt, was ziemlich cool ist. Ja, wenn man den Liedtext verstehen möchte, der da gerade gesungen wird. Was auch sehr cool ist, du kannst an eine bestimmte Stelle springen, wenn du im Liedtext rumscrollst und dann drauf tippst. Ja, das ist auch sehr nett. Ist auf tvOS, ist das irgendwie auch Standard? Also ist das mehr in your face, also wenn du auf tvOS Lieder hörst, da wird dann defaultmäßig der Liedtext angezeigt, wenn Liedtext vorhanden ist. Und insgesamt ist auch erstaunlich viel tatsächlich vertextet, selbst irgendwie K-Pop oder irgendwie seltsamer Japan-Metal habe ich überall schon Liedtexte gesehen. Also gefällt ist es dann an Heartbreakerei, ein sehr obskures deutsches Lied, aber die meisten anderen obskuren Lieder waren da. Ja, ich habe jetzt aber gerade in der Playlist viele, wo kein Text ist. Ich habe noch einen Bonustipp, der nicht in der Agenda steht. Und zwar französische Anführungszeichen. Aha. Ich habe gelernt, wo die französischen Anführungszeichen auf der Tastatur liegen. Was ich so als kleines Schmankerl mir vor Jahren schon beigebracht habe, waren die deutschen Anführungszeichen. Die liegen nämlich auf dem W, also Alt-W und Alt-Shift-W. Mhm. Und die französischen sind ganz schön bei der deutschen Tastatur direkt daneben auf dem Q. Alt-Q und Alt-Shift-Q, wenn man hübschere Anführungszeichen in Kontexten wie Twitter oder in E-Mails benutzen möchte. Hm. Das ist doch ein einfacher kleiner Tipp. Da sei aber nochmal der Keyboard Viewer erwähnt auf dem Mac, genau. Wenn die Leute den nicht kennen. Unter den Systemeinstellungen kann man den aktivieren. Inzwischen im Sprachenmenü, wo man dann auch mehrere verschiedene Tastaturen umstellen kann. Und es ist nach wie vor, immer wieder brauche ich das mal. Es ist begeistert. Da kann man den Keyboard Viewer anmachen und der zeigt dann live, welche Taste denn was machen würde, wenn man die Modifier drückt. Das heißt, da kann ich jetzt auch nachgucken, okay, die französischen Anführungszeichen auf dem amerikanischen Layout sind auf dem Backslash und mit Alt und Shift hinten dran. Also ganz ähnlich nett zu erreichen. Das Lustige ist ja, dass das beim C64 noch ein Hardware-Feature war. Also da war an den Seiten der Tasten draufgedrückt, was passiert, wenn man die Modifier drückt. Ja. In den meisten Fällen waren das grafische Symbole. Aber fand ich eigentlich ganz cool und ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen. Es gibt nämlich jetzt den C64 Maxi. Das ist so ein Emulator-Nachbau, so wie diese ganzen Retro-Konsolen. Allerdings in einem Gehäuse, das so aussieht wie ein echter C64 und auch die echten Tasten hat. HDMI-Anschluss und so, ist nur emuliert, also ist kein echter Prozessor da, aber war schon ganz cool und da sind halt auch dann die Symbole an den Seiten der Tasten drauf. So, an dieser Stelle sei aber noch mal erwähnt, es gibt den Commander 16 auch, wo der Bekannte der Sendung Michael Steil das OS mitschraubt, der eine moderne Adaption eines 8-Bit-Rechners ist mit moderner Hardware hinten dran, der demnächst auch irgendwo mal an den Start geht, wenn es euch interessiert. Emulator läuft schon und auch da ist die Tastatur, eben diese Petsky-Tastatur und wer jemand diese Tastatur gerne hätte, die gibt es auch schon zu kaufen. Das ist eine ganz normale USB- und PS2-Tastatur mit diesem Layout für die ganz Fanatiker unter den C64-Freunden. Und an diesem Projekt kann man sich noch beliebig beteiligen. Irgendwann geht es hoffentlich auf Kickstarter, dass es dann auch verkauft wird, aber der Herr Steil ist mit diesem Prototypgerät auf dem Kongress rumgesessen und hat den schon rumgezeigt und läuft auch alles schon und der Simulator läuft auch großartig. Aber Commander 16. Da sind aber keine richtigen SID-Chips drin, oder? Ein anderer, aber was heißt richtig? Eine analoge. Es ist, da musst du dich informieren. Der 8-Bit-Guy hat zwei Folgen Building My Dream Computer gemacht. Wir können das vielleicht noch verlinken. Ich schreibe das nochmal hier mit rein für die Leute, die es interessiert. Die Idee von dem Gerät ist aber, einen moderneren 8-Bit-Rechner zu machen, wie man den heutzutage machen würde, mit Standardkomponenten, damit man praktisch nicht jetzt 1:1 einen C64er hat, sondern mehr so als Lerncomputer oder als sowas wie ähnliches wie ein Arduino und sowas. Da kann man ziemlich cooles Zeug mitmachen im Endeffekt. Ich finde das ein sehr lustiges Projekt an der Stelle und die sind auch schon sehr weit. Ja. Da sind wir quasi schon beim Konsum und ich muss diese Woche viel nacharbeiten in den Shownotes, weil mir fällt nämlich auch noch ein Konsumthema ein, das nicht auf der Agenda steht. Wir haben gerade von Untitled Goose Game gesprochen. Panic hat einen Podcast gelauncht und die erste Folge dreht sich tatsächlich um Untitled Goose Game, wie es dazu kam und was passiert ist. Und in einer späteren Folge kann man vielleicht auch mich hören, sofern ich nicht rausgeschnitten werde. Wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall schon mal große Empfehlung. Es gibt sicherlich sehr viele interessante Geschichten bei einem Panic-Podcast. Also Untitled Goose Game ist ein Beispiel dafür. Firewatch ist ein anderes. Der, wie heißt der jetzt endgültig? Ich habe schon wieder vergessen, wie der Kurbel-Dingsi? Playdate. Playdate. Playdate. Ein weiteres. Ich hoffe, so ein Dev-Kit kaufen zu dürfen. Ja. Play.date. Ja, und das führt mich dann auch zu meinem zweiten Konsumthema, nämlich ich wollte eine Sportart empfehlen, was glaube ich auch ein First ist hier. Ich mache nämlich jetzt seit einem guten Jahr, also ich würde eher sagen 15 Monaten jetzt mittlerweile, mache ich Eido und bin damit sehr zufrieden und das macht mir sehr viel Spaß und ich kann das für alle Japanophilen, wie man so gerne sagt, als etwas, was man sich mal angucken kann, sofern dann das Angebot in der Umgebung vorhanden ist. Um was es sich dreht, ist die Kunst des Schwertziehens, wie das so schön in Wikipedia heißt. Es geht aber nicht nur ums Ziehen, es geht auch darum, was nach dem Ziehen passiert, aber es wird halt das Ziehen betont, weil das als ohne Gegner stattfindet, sprich man hat vorabgefertigte Bewegungen, die man möglichst akkurat ausführt. Man zieht sein Schwert, man schneidet den sich imaginierten Gegner und dann streift man das Blut ab und steckt das Schwert wieder ein. Und da gibt es halt sehr viele verschiedene Techniken, die man dann alle lernt und verbessert. Und es ist im Prinzip so ein bisschen Yoga mit Schwert, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und ich finde es für mich ganz schön, erstens, weil man mit einem Schwert rumfuchteln darf. Das hat durchaus schöne Qualitäten. Vor allem darf ich jetzt tatsächlich auch mit Anführungszeichen richtigen Schwertern mittlerweile üben. Lange hatte ich ein Holzschwert, jetzt habe ich eins aus Aluminium-Zink, es ist Aluminium-Zink, damit man es nicht scharf schleifen kann, aber es ist vorne schon zumindest pieksig und das fühlt sich halt auch vom Gewicht her nahe einem echten an. Und das macht dann auch dieses schöne Wuschgeräusch, wenn man das richtig schwingt. Und das ist dann nochmal ein Pluspunkt. Aber insgesamt ein sehr schöner Sport für Leute, die an sich arbeiten wollen, vor allem was Körperkontrolle die Bewegungsdisziplin in Anführungszeichen angeht. Mir macht das sehr viel Spaß. Das ist jetzt aber nichts, wo man ein gutes VR-Spiel rausmachen könnte, oder? Ach, ich glaube schon. Es ist halt wahrscheinlich, sind die Sensoren ein bisschen zu grob noch, um da wirklich so eine Simulation zu bauen. Aber so für ein aller Dance Dance, nee, wie heißen die Dinger? Diese EA-Dance-Spiele mit Kameragedönse, da könnte man vermutlich schon was machen. Beat Saber. Ja, oder Beat Saber, klar. Ja, also Beat Saber ist ja im Prinzip schon die Fun-Variante sozusagen. Ja, das ist lustig, weil Dom und ich habe vorhin gerätselt, ob sich jemand in der Agenda verschrieben hat. Nee. Aber dann hat sich das ja. Sehr gut, dass ich übrigens unsere Agenda auf Comic Sans umgestellt habe, weil da habe ich wenigstens gesehen, dass es mit I geschrieben wird und nicht mit L. Was in den ganzen modernen Non-Serif-Schriften nicht erkennen, weil ich dachte, was ist denn Lido? Lido. Lido Kain. Ich habe sofort gedacht, irgendwie an den Herrn Haus, aber ja. Ja, das nächste Thema ist ein Video, vermutlich, nämlich ein Review zu Death Stranding. Ja. Genau, der Marcel hat mir das in den Chat gespült und ich habe gedacht, ich spüle das jetzt auch mal zu euch, weil das Schöne daran ist, dass es wirklich so ein kommentierter Playthrough auch, das heißt für Leute, die das Spiel schon durch haben, ja Tobi, hörst du schon durch, die können da auch Szenen nachgucken und dann die Kommentare dazu hören mit mehr Kontext noch und wenn man was nicht verstanden hat oder einem nicht so ganz klar war, was Sache war, dann passt das 7 Stunden lang, also man hat genug Content an der Stelle zum Konsumieren. Fand ich sehr nett, habe ich gerne ein paar Stellen wieder Revue passieren lassen, die ich nicht so ganz geblickt habe unterwegs, beziehungsweise wo ich auch gedacht habe, ich habe mich selber ein bisschen komisch verhalten unterwegs. Mhm. Aber 7 Stunden sind doch eigentlich, also spielt der dann auch oder sind das nur die Cutscenes? Es sind hauptsächlich die Cutscenes und ab und zu ein bisschen Spiel dazwischen auch. Verstehe. So. Und mit halt, aber dann mit Hintergrundgeschichte auch und Querverweisen zu, es ist wirklich Text auch jenseits der Cutscenes, zum Beispiel die Cutscenes plus viel, viel, viel Editorial-Text von der Person, die dieses Review gemacht hat. Verstehe. Das fand ich schon seltsam, weil es ist schon eine Review, aber zwischendurch läuft auch mal 5 Minuten einfach bloß die Cutscene, ohne. Ja, also er spricht selten über die Cutscenes, habe ich gesehen. Ja. So. Was ich fast ein bisschen schade finde, weil ich mag das immer ganz gerne, wenn es auseinandergenommen wird, aber vielleicht wäre das zu viel des Guten gewesen. Ja. Wer weiß das so genau. Ich bin gerade bei meinem zweiten Playthrough, weil irgendwie Anfang des Jahres jetzt noch nichts rausgekommen ist, was ich neu spielen wollte und ja immer noch was zum Laufen brauche. Und Death Stranding ist so ein gutes Spiel zum Laufen. Wait, what? Deswegen bin ich jetzt... Du hast von vorne begonnen? Deswegen habe ich es von, naja, also wenn ich Spiele wirklich mag, dann mache ich das ja auch super gerne, weil man ja oft so Details, gerade am Anfang, also es geht mir nicht darum, komplett neu durchzuspielen, sondern gerade am Anfang dann Sachen sieht, die man dann plötzlich einordnen kann und verstehen kann. Manchmal mache ich das mit YouTube, so wie du jetzt gerade erwähnt hast, Dom, aber oft ist es auch einfach nett, das nochmal beim Spielen zu machen. Im Grunde war es auch so eine Frage, dass wie viel Mühe möchte ich mir gerade geben? Und es ist einfach so viel leichter, jetzt einfach noch ein bisschen Death Stranding zu spielen, als jetzt tatsächlich mich in The Witcher reinzufummeln. Also es ist wirklich so eine Art, ja, aber hier weiß ich jetzt jede Control schon und bei dem anderen Spiel ist es jetzt anstrengend, da was zu machen. Ich hatte übrigens auch letztens einen Bekannten, oh, sag du zuerst. Ist auch so ein bisschen der Grund, warum bei mir Outer Worlds noch rumliegt. Ich habe es angefangen zu spielen und jetzt, aber ich müsste mich da mehr so in die Story involvieren lassen und mache ich lieber nicht, mache immer nur kurze Spielereien im Moment. War auch lustig, als letztens ein Bekannter bei uns zu Besuch war und oder ein Freund, der hat halt schon länger nicht mehr an der PlayStation gesessen und dann habe ich ihm Horizon Zero Dawn gezeigt, den Anfang, und den Anfang hat er gespielt und ich saß die ganze Zeit daneben und dachte, warum bringen die ihm jetzt bei, wie man Steine wirft? Du musst im ganzen Spiel keinen einzigen Stein werfen. Ja. Also das Tutorial von Horizon Zero Dawn ist für mich immer noch cringe-worthy, weil das der Teil ist, der am wenigsten Spaß macht und echt nicht nötig ist in der Länge. Ich habe aber Steine geworfen. Du kannst, ja, aber nötig ist es nicht. Selbst auf super hart gibt es zwei Aufgaben, wo es sinnvoll ist, Steine zu werfen. Es ist auch eine super Überleitung gerade. Ja. Weil die tollen Tutorials, dafür ist auch bekannt. Das Blöde ist, Dom, dass ich noch zwei Informationen loswerden muss. Ach, Mist. Spannung. Machen wir eine Parenthese, und zwar zwei Informationen zu Horizon Zero Dawn noch. Es wird gemunkelt, dass eine PC-Version erscheinen wird, demnächst, was ja irgendwie neu und aufregend ist, weil es ja ein Sony-Exklusiv ist. Und dann wird gemunkelt, dass Horizon Zero Dawn 2 2021 kommen soll. Auch nur Gemunkelei. Diese beiden Informationen zusammen aber ergeben durchaus Sinn, denn vielleicht will Sony auch einfach den Leuten noch einen Grund in die Hand drücken, sich eine PlayStation 5 zu holen, wenn sie Horizon 1 mochten und das am PC kennengelernt haben. Klammer zu, komplizierte Tutorials. Ja, Dom. Mace Machina. Mace Machina. Und zwar, ich habe es gesehen, weil mein Twitter-Feed mir das reingespielt hat, dass es gefeatured wird gerade und es schick aussieht. Und es ist das aktuelle Spiel von, wie heißen sie gleich wieder? Also Tiny Touch Tiny Spiel, Arnold Rauers. Und zwar ein neues Spiel für iOS, nicht im Apple Arcade, sondern im freien Markt. Mhm. Und es sieht sehr hübsch aus, so in diesem... Vielleicht nochmal als Referenz, Miracle Merchant, Card Thief und Card Crawl wird den Leuten vielleicht sogar mehr sagen. Das sind die anderen Spiele. Ja. So, jetzt. Genau. So vom Grafikstil her sehr ähnlich, so dieser ein bisschen so gezeichnete Illustrationsstil. Vom Spiel selber her wieder sehr originell. Finde ich eine sehr, sehr, sehr eigene Mechanik. Man hat so ein 4x4 Grid, auf dem man sich bewegt und man muss irgendwie mit dem Schlüssel zum Exit und man swiped, um sich da zu bewegen. Und die ganze Mechanik darum herum, das ist dann das, wo man erstmal reinkommen muss. Und da ist halt so ein bisschen, warum ich spreche, mich hat das Spiel am Anfang fast verloren. Wenn ich es jetzt nicht hier besprechen wollen hätte würden, weil Marcel auch gemeint hat, wir sollen es besprechen, hatte ich es schon im Tutorial abgebrochen, weil in dem Ding gibt es 20, zumindest im normalen Setting, 20 verschiedene Gegenstände, die alle verschieden funktionieren. Und nach dem ersten Basistutorial, das einem sagt, kurz die Bewegung zeigt und wie man denn mit dem Schlüssel in das Exit geht, wird einem gesagt, so, jetzt spiel mal 20 Level, wo jeweils eins dieser Gegenstände eingeführt wird am Anfang. Und ich habe, das war so anstrengend. Außerdem habe ich es dann auch schon wieder vergessen. Ich habe nach dem dritten schon keine Lust mehr gehabt, noch ein neues zu lernen, anstatt dass mir das unterwegs beigebracht wird in irgendeiner Form. Deswegen, ich mochte dieses Tutorial nicht. So. Das ist meine Geschichte. Ich habe aber jetzt auch wirklich heute eine Dreiviertelstunde dann verwendet, dieses Tutorial durchzuspielen, und dann habe ich einmal das normale Spiel gespielt. Das war dann aber durchaus ganz spaßig. So, jetzt ihr. Das Lustige finde ich ja, mir geht es ja mit den Spielen von Tiny Touch Tales immer so. Große Ausnahme Miracle Merchant. Das ist wesentlich einfacher, das Spiel. Bin ich auch super reingekommen, und die Grundversion, die damals veröffentlicht wurde, fand ich da dann auch sehr schnell, ziemlich schön. Ich habe immer Riesenprobleme, diese Spiele zu erfassen. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen das Onboarding ist, was da mir Probleme macht. Was ich lustig finde, Dom, ist, dass du nicht das Beispiel nennst, woran sich dieses Spiel tatsächlich orientiert. Und das ist Threes. Wir haben ein Threes-Brett, also 4x4 Felder, und man bewegt die Figuren durch Swipen. Jeweils ein, und zwar alle Figuren, ein Feld nach links, oben, rechts oder unten. Die Spielmechanik dann ist natürlich eine ganz andere, aber ich bin mir sehr sicher, dass da die Inspiration auch herkommt. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das Gefühl hat man nicht, finde ich. Nein, gar nicht. Dass die Optik so anders ist und das Spiel so anders aufgezogen wird, ist es nicht so, ja. Ja, das Spielgefühl ist ganz anders. Es wirkt tatsächlich wie ein kompetentes, spaßiges Swipe-Spiel, Rätsel-Ding. Ich habe es leider noch nicht durchs Tutorial durchgeschafft. Deswegen wahrscheinlich wird es dazu nochmal einen Nachklapp geben. Eine zweite Sache, die mir immer wieder auffällt, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Bedienung nicht so richtig fluppt. Also man swipet, aber es gibt kein Feedback. Und manchmal geht halt einfach die Aktion auch nicht, die man macht. Aber es gibt kein Feedback. Da ist kein haptisches Feedback, dass das Handy vibrieren würde. Sowas wie oder so. Es gibt kein Audio-Feedback in der Hinsicht. Obwohl, das müsste ich jetzt nachprüfen nochmal genau. Und es gibt kein richtig optisches Feedback, wenn ich eine Aktion mache, die nichts tut. Und das ist ein bisschen schade, verknüpft mit dem alten Problem, dass die Animationen nicht abgebrochen werden. Wenn ich also schnell swipe, dann passiert dazwischen halt einfach nichts. Ja, und da muss man einfach bloß mal Threes aus der Tasche holen, wie schön fluffig sich das da anfühlt. Also bedientechnisch, aber auf der positiven Seite ist eine Geschichte, wenn man einen Zug macht, der einen umbringt, dann muss man den nochmal bestätigen, ob man ihn wirklich machen wollte an der Stelle. Das heißt, so sich aus Versehen dann in der Geschichte umzubringen, geht nicht. Das finde ich zum Beispiel eine ganz schöne Ecke auch. Oder man kann auch wirklich eine gute Vorschau sehen, was denn passieren würde komplett, wenn man in eine Richtung swiped, und man kann dann einfach wieder zurückfahren. So. Ja. Ja. Also da ist schon eigentlich ganz gut viel eingeflossen in die Nummer, und sie ist ja auch schön absurd von der Spielmechanik, weil Marcel jetzt noch nicht mal noch das Tutorial durch ist, sei nochmal gesagt, so in dem normalen Spiel, was ich gespielt habe, muss man da 15 von diesen Boards durchackern und hat dann, um diese 15 Boards durchzuackern, also mit dem Schlüssel ins Exit gehen und nicht von den Robotern getötet werden unterwegs mit den ganzen Gegenständen, hat man auch noch ein bisschen so ein genanntes Stamina, das heißt, man darf nur eine gewisse Anzahl an Zügen machen, bis man wieder Käse essen sollte, und muss dann irgendwie mit den 15 Level, wenn man die durch hat, dann, es geht immer dieser Roboter, der da im Hintergrund so ist, in dieser Grafik, der geht immer so ein bisschen mehr kaputt, und ich bin beim ersten Mal gleich 10 Level weit gekommen und dann dummerweise aber spontan gestorben. Weil ich dann irgendwie zu schnell gespielt habe, weil ich jetzt schon gern gesehen, was denn passiert überhaupt, wenn man da gewinnt, also, und wie es denn weitergeht. Also ich werde es noch mehr spielen, wenn man das Tutorial mal durchgeackert hat und die Spielmechanik mal grob aufgesogen hat, ist es ein sehr feines Spiel, glaube ich. So. Ja, zwei positive Aspekte noch. Man kann jederzeit auf jedes Feld draufdrücken, also lange halten, und dann wird nochmal erklärt, was das Symbol bedeutet. Woher? Sowas finde ich immer ganz gut, das stand im Tutorial. Das habe ich ja nicht mehr gelesen. Das ist sehr praktisch. Das hat Arnold auch in anderen Spielen schon eingebaut gehabt, diese Mechanik. Und das andere ist, es ist ganz putzig animiert, das Spiel. Im Gegensatz zu den anderen, also diese ganzen Roboter. bewegen sich alle und das Brett bewegt sich und der Roboter im Hintergrund bewegt sich. Also ist alles ganz süß. Sehr genau, also mehr dazu dann wahrscheinlich in zukünftigen Folgen. Schön, schön. Die zukünftigen Folgen bringen uns dann auch quasi fast zum zukünftigen Folgen, weil diese Folge ist nämlich vorbei. Und es bleibt mir nur, auf die zukünftigen Folgen zu verweisen und euch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder ein, wenn es heißt Fanboys. Servus und Baba. Servus. Tschüss.